Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. München geht zur Ruhe. Verzeihen Sie, Herr Obermedizinalrat, dass ich Sie noch zu solch später Stunde zu mir gebeten habe. Aber bitte, bitte. Ich stehe immer zu Diensten, Herr Ministerpräsident. Wahrscheinlich handelt es sich um einen künftigen Patienten. Ja. Aus der persönlichen Krise unseres hohen Herrn ist eine Staatskrise geworden. Ja. Und als Chef des amtierenden Ministeriums habe ich Ihr Gutachten angefordert, Herr von Gutten. Ja. Und handle aufgrund Ihres Gutachtens. Wir entmündigen den König und befreien ihn so von seiner Verantwortung. Die Regentschaft übernimmt Prinz Leopold. Der Ministerrat tritt in einer Stunde unter seinem Vorsitz zusammen. Können Sie mir absolute Garantie geben, Herr Professor, dass Ihr Gutachten unanfechtbar ist? Es ist nicht nur mein Gutachten, Herr Ministerpräsident, sondern auch das der Herren Hofrat Dr. Hagen, Professor Dr. Grashey, Ihren Hausdirektor Dr. Hubrich, lauter anerkannte Namen in der Fachwelt. Wir stimmen alle darin überein, dass seine Majestät an fortschreitender Paranoia leidet und für Lebenszeit an der Ausübung der Regierung verhindert ist. Aber was brauche ich mich zu wiederholen? Sie haben ja das Gutachten in Händen. Verstehen Sie mich recht, Herr Professor. Das Gutachten wird hochpolitische Folgen haben. Zweifellos. Vielleicht werfen uns die Gegner vor, es sei wertlos, weil die Gutachter den König nicht persönlich untersucht haben. Bei der Unzugänglichkeit des Königs hatten wir gar keine Gelegenheit zur persönlichen Untersuchung. Aber die Aussagen der Zeugen genügten schon. Und Sie glauben nicht, dass gegen das Zeugnis von drei Lakaien und zwei ehemaligen Kabinettssekretären mancherorts Bedenken bestehen? Wer sollte besser Bescheid wissen als gerade die nächste Umgebung? Ach, ich bin davon überzeugt. Aber wenn ich die Rolle des Advocatus Diaboli übernehme, dann möchte ich Ihnen versichern, dass uns nach der Entmündigung des Königs noch jede Möglichkeit gegeben ist, den Gesundheitszustand einer gewissenhaften Prüfung zu unterziehen. Richtig. Aber darf ich nun auch mit einem Einwand die Rolle des Teufelsanwalts spielen, Herr Ministerpräsident? Selbstverständlich, Herr von Gutten. Ich bin Ihnen sogar dankbar dafür. Es wird heißen, jahrelang hat Ministerpräsident Lutz tatenlos zugeschaut, wie König Ludwig immer tiefer in Schulden geriet, wie er Millionen und Abermillionen für Bauten vergeudete, die niemand zum Nutzen gereichen als ihm selbst. Und jetzt, da er fürchtet, dass der Landtag Rechenschaft von ihm fordert, zieht er sich aus der Affäre, indem er den König entmündigen lässt aufgrund eines viel zu spät angeforderten Gutachtens. Auf diesen Angriff bin ich gefasst. Ja, ja, aber von den Royalisten werden noch schärfere Angriffe erfolgen. Wieso? Die werden in alle Welt hinaus posaunen, dass der Sohn eines Volksschullehrers den Spross eines uralten Fürstengeschlechts in die Zwangsjacke steckt. Diesen Herrn erteilen wir die gebührende Antwort. Aber jetzt genug der Komödie. Die Tragödie beginnt. Ja. Noch heute Abend wird Prinz Leutbold die Regentschaft angetragen werden. Ich zweifle nicht daran, dass es übernimmt. Seine Selbstlosigkeit, sein Pflichtgefühl, sein Wille, Gutes zu tun und gerecht zu handeln, wird ihn dazu veranlassen. Herr Ministerpräsident. Was gibt's? Ich bitte um Verzeihung für mein formloses Eintreten. Was ist geschehen? Ich komme im Auftrag des Kriegsministers. Und? Seine Exzellenz hat ein Komplott aufgedeckt. Was? Ein Komplott? In dem Augenblick, in dem die Regierung gegen seine Majestät Schritte unternimmt, beabsichtigen einige jüngere Offiziere, bewaffneten Widerstand zu leisten. Herr Oberleutnant, von wem wissen denn die Herren, was die Regierung vorhat? Es liegt in der Luft. Allgemein ist die Rede von bevorstehenden Konflikten des Monarchen mit dem Ministerium. Der Kriegsminister hat durch einen Zufall erfahren, dass sich extrem königstreu gesinnte Offiziere heute Abend in der Villa eines Leutnants am Ammersee treffen, um ein Aktionsprogramm zu entwerfen. Exzellenz will den Aufruhr im Keim ersticken und ist sofort nach Diesen geeilt. Durch sein persönliches Eingreifen hofft er, Schlimmeres zu verhindern. Eine royalistische Revolution. Das fehlt uns gerade noch. Hören Sie mal, Herr Oberleutnant. Reden Sie ganz offen mit mir. Ist die Meinung dieser Konspiranten weiter verbreitet oder nur auf einen engen Kreis beschränkt? Ich glaube nicht, dass sich das übrige Offizierskorps anschließen wird. Man wartet lediglich Befehle ab. Und wenn nun zum Beispiel der König den Befehl gäbe, das Ministerium zu verhaften? Dann wird dieser Befehl ausgeführt. Jedenfalls, solange der König verfassungsgemäß regiert. Vollständig in Ordnung. Noch eine indiskrete Frage, Herr Oberleutnant. Wie ist Ihre persönliche Meinung? Meine Meinung? Was gilt Ihnen mehr? Die Treue gegen einen geisteskranken König oder die Treue gegen das Volk? Ich hoffe, dass es nie zu einer solchen Alternative kommen wird, Herr Ministerpräsident. Und warum nicht? Das Volk fühlt sich vom König nicht bedroht. Schauen Sie den Leuten auf den Mund, zum Beispiel den Bauern von Hohenschwangau, wo sich Majestät zurzeit aufhält. Das Volk, die Bauern. Wenn wir fleißig sind, können wir es heuer am Samstag reinbringen und haben am Pfingstsonntag zu unserer Ruhe. Alles nicht ringt. Du weißt gut. Hängt alles voller Wolken. Schau auf, der ganze Himmel ist schwarz. Warten wir nur eine Stunde, wird schon leichter. Das Licht kommt von Schwangau her, Vater. Leuchten die Fackeln. Hörst nicht? Ros und Wong. Das ist der Kini. Der fährt zurück nach Neuschwanstein. Ja, wirklich. Ich hab gerade noch gemeint, er wäre in Schwangau. Und jetzt ist er schon da in Hohenschwangau. Ihm seine Kutsche möchte ich auch nicht sehen. Weil er so der Hiong. Buh, siehst du, der König! Hast du ihn gesehen? Er hat zurückgegrüßt, der König. Kommt der Herr so voller Herrlichkeit und grüßt uns Bauersleut. Wird nimmer lang dauern, die Herrlichkeit. Was sagst? Der Feuerwehrkommandant in Hohenschwangau weiß mehr als wir mir. Der behauptet, den ich Minge drin, den ich Minister und Prinzen, braucht er zu viel Geld mit seinen Schlössern. Sogar Zeitungen schreiben schon drüber. Aber das baut er alles für sein eigener Geld. Nicht vom Staat sein Geld. Neuschwanstein, Linderhof, Herrn Chiemsee und jetzt noch Falkenstein. Warum soll denn der König keinen Kredit haben? Das Geld ist nicht rausgeschmissen. Schlösser stehen ja da. Für ihn allein. Er soll seine Minister drin wohnen lassen, die sieben Gescheiten. Und geheiratet hat er auch noch nicht mit seinen 41 Jahren. Hat halt noch keine gefunden, die zu ihm passt. Oder heiratest du etwa eine Schirche oder gar eine Lurde? Ich weiß auch nicht. Aber das eine weiß ich. Dass alles um einen König Angst hat. Und dass es nur Leute gibt, die in der Nacht kein Auge zu machen wie ihm. Geh zu, Bub. Gehen wir weiter. Hey, jetzt halt's dir mal statt. Was hast du denn? Nix, sorry. Sonst schlafst und schnarchst wie ein Ratz. Und heute vor. Ja, ich weiß schon, ich kenne mich selber nicht mehr. Heute höre ich jeden Stundenschlag. Es ist ja schon 3 in der Früh. Tag wird's auch schon draußen. Dann steh ich halt auf, wenn du meinst. Nein. Sag sollst mir, was los ist. Druckt dich was? Ach, geh. Okay. Schon gestern, wie du vom Schloss heimgekommen bist, warst du wie ausgewechselt. Haben sie dich geärgert? Was war denn? Ich darf nichts sagen. Nicht einmal mit deiner Frau darfst du drüber reden? Nein, mit der auch nicht. Zwischen Mann und Frau soll es kein Geheimnis geben, predigt der Pfarrer. Der Pfarrer, der kann leicht predigen. Hast schwören müssen, dass du nichts sagst? Nein, nicht schwören, aber in Tampfersprecher. Ach so. Aber was da herin geredet wird in der Schlafkammer, das erfährt doch kein Mensch außer uns. Schon, aber... Oder hast du kein Vertrauen zu mir? Jo, Vertrauen schon, aber es ist alles streng geheim. Bei der Seligkeit von meiner Mutter, ich sag nichts. Kein Sinn. Na ja, also, na pass auf. Ja. Ich habe im Schloss ein paar Fenster vergittert und ein halbes Dutzend Tierklinken weggeschraubt. So wie in einem Narrenhaus. Um Gottes Willen. Morgen kommt der König zu uns nach Berghorst, von Neuschwanstein her. Ja, und da musst du die Fenster vergittern und Tierklinken wegschrauben. Ja, das ist ja. Ja, meinen die vielleicht, der König ist... Ja, das meinen sie. Und Schulden hat er. Nix wie Schulden. Weil er baut. Wenn er das Geld für den Krieg ausgeben hat, war es schlechter. Ja, freilich. Und gefährlicher. Das gebe ich schon zu. Drum bin ich ja dagegen, dass sie mir einen Narren einsperren. Ja, und drum vergitterst du die Fenster und schraubst Klinken ab. Die holen andere schon auch, nicht? Der Schreiner, der hat Gucklöcher in alle Türen bohren müssen. In die schönen, weiß lackierten Türen. Okay, was die anderen machen, das geht uns nichts an. Aber du gibst dich nicht mehr her zu sowas, was gegen einen König ist. Ja, ist er so ein guter und sauberer Herr. Ein solcher Mann hat noch lange nicht den Verstand verloren. Das sind nur die Lumpen aus Münker, die Gottlosen, die sind zu allem fähig. Und Sie haben nichts vergessen, Dr. Müller? Ich glaube nicht, Herr Obermedizinalrat. Ich habe alles eingepackt, wie befohlen. Frack, Zylinder, weiße Handschuhe und Wäsche für 14 Tage. Ja. Nur das Wetter spielt uns einen Streich. Es fängt an zu regnen. Da wird's nichts mit dem Panorama in Neuschwanstein. Wir fahren ja auch nicht in Urlaub. Ja, da haben Sie recht. Die Nachricht, dass ich Sie mitnehme, hat Sie wohl sehr überrascht, wie? Ja und nein, Herr Obermedizinalrat. Ich habe oft mit der Möglichkeit gerechnet, aber so. Dann traf es mich wirklich wie ein Blitzschlag. Ich war in einer eigentümlichen Stimmung, als ich dem Kollegen Rehm sagte, ich ginge mit zum König. Da musste ich mich zurückhalten, um mir nicht meine Freude anmerken zu lassen. Ja, es ist tatsächlich eine große Auszeichnung für Sie. Denn der Kommission gehören auch Minister Freiherr von Kreinsheim, Oberstallmeister Graf Hollenstein, Reichsrat Graf Töring, Oberstleutnant Freiherr von Washington und Obersthofmarschall Freiherr von Malsen an. Ganze bayerische Adel. Ja. Dauert die Fahrt lange, Herr Obermedizinalrat? Ja. Gegen Abend erreichen wir die Station Oberdorf und von dort bringt uns ein Hofwagen nach Hohenschwangau. Wird Mitternacht werden wohl, glaube ich, bis wir ankommen. Aber dann geht's erst richtig los. Ja. Sagen Sie, ja. Haben Sie gute Nerven? Oh, ich glaube schon, Herr Obermedizinalrat. Nur vermisse ich die Polizei, die uns begleitet. Für einen solchen Auftrag... Befindet sich genug Gendarmerie in Neuschwanstein. Die dem König gehorcht. Bis wir die Proklamation des neuen Regenten überreicht haben. Der Oheim des erkrankten Königs, Prinz Luitpold, übernimmt die Regentschaft. Und als Regent gebietet er über alle Machtmittel des Staates, Polizei und Militär. Aber der König hat seine Dienerschaft. Bitte, seit Jahr und Tag liefert sie uns das Material für die Krankheitsdiagnose. Kommt nicht darauf an, ob der eine oder andere glaubt, seinem König die Treue halten zu müssen. Und die Bevölkerung, Herr Obermedizinalrat? Die macht mir keine Sorgen. Glauben Sie, dass ein vernünftiger Mensch für einen Narren bluten oder sich töten lassen wird? Tja. Gut essen und trinken geht in Bayern über alles. Auch über Ihre Königstreue. Übrigens auch mir, Doktor. Aber wir brauchen nicht zu hungern. Gleich nach unserer Ankunft im alten Schloss von Hohenschwangau erwartet uns ein großes Souper. Ein Souper? Ja, tatsächlich. Soweit ich informiert bin. Geh die Beobachter, dass du nichts anbringst. Stell's halt auf kleine Feier. Ja, pass auf, du Lausbub. So, jetzt. So bitte, sa Majesté le Roi. Erster Gang, Consommé au Noc. Auftragen. Jawohl, Herr Stabskontrolleur. Und der zweite Gang, Koch? Alles hergerichtet, Herr Stabskontrolleur. Trüt à la Hollandaise. Na, verreuen halt. Und die Getränke? 10 Flaschen Champagner und 40 Maß Bier. Ich glaube, das reicht für 6 Mann. Aber im Nebenzimmer sitzen noch 4. Also ich meine die 4 Kammerdiener. Kammerdiener? Kammerdiener ist gut gesagt. Sind's denn keine Kammerdiener in den schwarzen Frack? Irrenhauswärter. Na geh. Ja, gibt's denn das auch? Ja, ausgewachsene Irrenhauswärter. Die begleiten ihre Chefs. Und? Was wollen denn die bei uns? Supieren. Poulet à la Marengo, Terrino foie gras, Cuisseau de chevreux, Asperge, Crème à la Vanille ou Framboise. Ui. Und dann? Machen Sie Ihre Visite in Neuschwanstein. Nur heute in der Nacht. So viel ich weiß, schon. Und wenn der König ausgefahren ist? Wär's ein Glück. Da muss ich sagen, dann lieber 14 gegen euch 7. Mich wundert's nur, dass Sie 7 hinunterbringen in einem solchen Augenblick. Aber jetzt kommen schon die ersten Schüsseln zurück. Die Herren haben Appetit. Das kann man wohl sagen. Also ganz ausgezeichneter Souper. Ja, superb, superb. Souper de sa Majesté le Roi ohne König. Ja. Also ist fast ein Witz. Fast eine Henkersmahlzeit, ja. Herr Obermedizinalrat. Fragt sich nur, wer der Henker ist. Ja, oder? Wir alle zusammen natürlich. Ja. Oh, damit sollte man nicht scherzen, Graf Hollenstein. Na, also dann nicht. Auf Ihr Wohl, Herr von Gutten. Wohlsein, Wohlsein. Auf Ihr Wohl, meine Herren. Prost. Ja. Und jetzt zum zweiten Gang, Truite à la Hollandaise. Meinetwegen hätten Sie auf die Menükarte auch schreiben können, bayerische Forellen auf holländische Art. Es ist jedenfalls mein Leibgericht. So, ne? Wenn wir den Festakt in Neuschwanstein hinter uns haben, dann gehe ich zum Fischen. Haben Sie Ihr Angelgerät mitgebracht? Ja, man muss das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Wasser ist genug da. Schwansee, Alpsee, Pöllertbach. Ja. Herr Professor, ja? Sie sollten Ihren hohen Patienten auch hier lassen. Ich glaube, er würde allzu gern in seiner vertrauten Umgebung bleiben. Und wenn er sich bei der erstbesten Gelegenheit in die Pöllertschlucht stürzte? Nein, nein, nein, nein. Ich habe Ministerpräsident Lutz ausdrücklich erklärt, wenn man seine Majestät in Neuschwanstein lässt, übernehme ich die Verantwortung nicht. Und wie soll es nun weitergehen, Herr von Gutten? Ja, programmgemäß, Exzellenz. Sie, Graf Hollenstein, Baron Crailsheim, übergeben dem König die Proklamation. Ein peinlicher Augenblick. Wieso peinlich? Ich geniere mich nicht, ich drücke ihm das Ding einfach in die Hand. Und wenn der König die Proklamation gelesen hat, teile ich ihm mit, dass die ärztliche Behandlung ihren Anfang nimmt und bitte ihn, in den bereitstehenden Wagen einzusteigen und mit mir, Dr. Müller und den 4 Pflegern nach Berg zu fahren. Ja, und wie erfolgt der Transport? Ist er gesichert? Ja, 2 Pfleger fahren mit dem König im Wagen und 2 sitzen auf dem Bock. Das ist ganz ausgeschlossen. Warum? Man hat mich als Vormund des Königs bestellt und als solcher protestiere ich dagegen, dass man die Lumpenkerle von Irrenhauswärtern auf seine Majestät loslässt. Exzellenz, belieben zu scherzen. Die Pfleger sind keine Lumpenkerle, sondern ehrenwerte Männer, die ihren schweren Dienst so gut versehen, wie sie können. Verzeihen die Exzellenzen. Ja, was gibt's denn, Dr. Müller? Auf dem Burghof sehe ich einen Kutscher einspannen. Es ist aber keiner von denen, die uns nach Hohenschwangau gefahren haben. Einspannen? Was ist denn da drunten auf dem Hofe los? Das ist der Osterholzer, der Leibkutscher des Königs. Hä? So ein verdammter Kerl, will der uns einen Strich durch die Rechnung machen. Stabskontrolleur! Exzellenz? Sie haben gerufen, Exzellenz. Was soll das? Da wird für den König eingespannt. Haben Sie den Befehl dazu gegeben? Ich kann Osterholzer keinen Befehl erteilen. Er untersteht dem König persönlich. Und mir als Oberstallmeister. Kommen Sie, Zanders. Das werden wir gleich haben. Den werde ich schon zeigen, ohne Befehl einzuspannen. Ja. Brrr. Hey, du, was machst du da? Ich spann ein. Majestät, wart drum im neuen Schloss auf mich. Und ich sage dir, du spannst aus. Ja, der König hat zur Ausfahrt befohlen. Der König hat nichts mehr zu befehlen, sondern nur seine königliche Hoheit, Prinz Leopold. Der König hat nichts mehr zu befehlen? Ja, ja, hast schon richtig gehört. Und damit basta. Für den König steht ein eigener Wagen bereit und ein anderer Kutscher fährt ihn. Also, führ schon die Pferde in den Stall zurück. Marsch! Jawohl. Und sieht's an, das überwachen den Burschen, dass er keine Dummheiten macht. Verstanden? Jawohl, Exzellenz. Man holt den König ab. Daran ist nichts mehr zu ändern. Es geschieht hier alles über unseren Kopf hinweg. Soll dies der neue Wogen sein? Für seine Majestät? Ja. Von außen kann er zugemacht werden mit Rämer. Und unter die Sitz sind Schlinger durchzogen. So wie eine Dopsichtige transportiert. Das hat man sich ausgedacht für unseren König. Es ist schlimm. Ich geh auf und sag's ihm. Du, was du willst. Ich weiß nichts davon. Alle haben Angst, aber ich nicht. Ich sag's ihm. Ich sag's ihm. Meld mich, Meier. Was ist denn, Osterholzer? Was regst du denn so auf? Meld mich bei seiner Majestät. Geht nicht. Geht nicht. Der König ist gerade beim Klavierspielen. Ich muss nicht. Und warst du sogar der Kaiser von China? Kamst nicht rein. Sie wollen ihn fangen. Das ist eine Fangkommission. Er spinnt doch nicht. Ich weiß ganz gewiss. Trunken hast. Kein Tropfer. Geh mir aus dem Weg, ich muss zum König. Wenn's gewalttätig wirst, rufe die Gendarmen. Die schau ich auch nicht. Du unterstehst mich! Weg da, du Hanskurs, du Scheißer! Weg da, sag ich! Majestät! Majestät! Du, Osterholzer? Euer Majestät müssen fliehen. Es ist noch Zeit. Ich kann Majestät über die Grenze bringen nach Tirol. Ich habe schon noch einen Wagen in Reserve. Was ist denn? Ich begreife kein Wort. Aus München sind Herren da, im alten Schloss drunten. Graf Hollenstein, Graf Thüring, Baron Greilsheim, Professor Gutten. Gutten? Ja, und noch ein anderer Arzt und 4 Wärter dazu. Ach, Majestät müssen fliehen. Es ist der einzige Ausweg. Ich fliehe nicht. Aus meinem eigenen Land. Aber die Herren kommen rauf aufs neue Schloss. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Geh. Majestät, es war noch Zeit. In einer halben Stunde waren wir drüben in Tirol. Geh, Osterholzer. Lass mich allein. Na, Osterholzer, was habt's denn ausgemacht? Spüren ihr andere aus, aber nicht mich. Du hast allerhand Misstrauen, mein Lieber. Ich will schon wissen, warum. Beim Unzorgen und Verraten hast fest mitgeholfen. Ein jedes Wertel hast du ihnen hinterbracht. Und jetzt sind sie so weit, dass sie ihn abholen. Ich hab nur gesagt, was wirklich war. Du weißt doch selber, wie er mit uns umgegangen ist. Einen hat er fast erdrosselt. In der Wut. Wenn er gesund war, tat er sich jetzt von dir niederfahren lassen nach Tirol. Aha. Hast gehorcht? Da war nichts zum Horchen. Habt's laut genug geredet. Ja, er will eben bleiben. Er will in sein Onkel kriegen. Vielleicht ist er auch zu stolz zum Davonlaufen. Das kannst du ihnen untertelefonieren. Oh, red doch nicht so dumm daher. Ich mein's dem König genauso gut wie du. Alle meinen sie ihm gut, bis er in der Zwangsjacke steckt. Was wird da seine Mutter sagen? Ein Hofmarschall haben sie schon hingeschickt zu der Krankenfrau. Herr von Malsen, meine Krankheit hindert mich nicht im Geringsten, das Gutachten kennenzulernen, das die Ärzte über meinen Sohn abgeben. Es ist sehr umfangreich, Majestät. Ich habe mir nur die wichtigsten Sätze notiert. Dann lesen Sie vor. Seine Majestät sind in sehr weit vorgeschrittenem Grade seelengestört. Und zwar leiden allerhöchst dieselben an jener Form von Geistesgestörtheit, die von den Irrenärzten aus Erfahrung wohl bekannt mit dem Namen Paranoia bezeichnet wird. Paranoia? Was heißt Paranoia? Wörtlich übersetzt Verrücktheit. Verrücktheit? Ich habe einen Brief von meinem Sohn vor wenigen Tagen bekommen. In diesem Brief findet man keine Spur von Verrücktheit. Das kann ich beschwören. Majestät beschwören das als Mutter. Die Ärzte denken anders darüber. Ich will wissen, was sie denken. Lesen Sie. Bei dieser Form der Krankheit, ihrer allmählichen und fortschreitenden Entwicklung und der sehr langen, über eine Reihe von Jahren sich erstreckenden Dauer, ist seine Majestät für unheilbar zu erklären. Ein noch weiterer Verfall der geistigen Kräfte steht mit Sicherheit in Aussicht. Das ist schlimmer als ein Todesurteil. Mein Gott. Unter das Gutachten haben 4 Kapazitäten der Psychiatrie ihren Namen gesetzt. Sie alle sind sich einig. Was wissen die von meinem Sohn? Leider allzu viel, Majestät. Seit Jahren wurde Material gesammelt. Von wem? Von den verantwortlichen Männern der Regierung. Die meinen Sohn stets ihrer Treue und Ergebenheit versichert haben. Aus der nächsten Umgebung des Königs wurde das Material nach München geschickt. Bedauerlicherweise. Mein armer Ludwig. Die wenigen, die du um dich geduldet hast, sind Spitzel und Verräter. Eure Majestät, die Bauschulden des Königs haben eine bedrohliche Höhe erreicht. Man spricht von vielen Millionen. Um die Schulden zu decken, wollte ich meinen Schmuck verpfänden, verkaufen. Ludwig lässt es nicht zu. Für die Schulden gibt es praktisch keine Deckung mehr. Diese Schulden haben ja den Stein ins Rollen gebracht und seine Majestät zu höchst abenteuerlichen Plänen veranlasst. So äußerte seine Majestät kürzlich den Wunsch, in großen internationalen Banken einbrechen zu lassen. Das war ihm doch nicht ernst. Aber es wird ernst genommen. Und zu welchem Schluss gelangten die Kapazitäten? Sie schreiben, durch die Krankheit seiner Majestät ist die freie Willensbestimmung vollständig ausgeschlossen, sind ferner allerhöchst dieselben als verhindert an der Ausübung der Regierung zu betrachten und wird diese Verhinderung nicht nur länger als ein Jahr, sondern für die ganze Lebenszeit andauern. Und was folgt daraus? Seine königliche Hoheit, Prinz Luitpold, hat die Regentschaft übernommen. Und der König verliert seinen Thron. Staatsrechtlich betrachtet, ja. Unausdenkbar. Der König entmündigt wie ein Schwachsinniger. Wie will man ihm das beibringen? Eine Kommission ist unterwegs. Hollenstein, Töring, Kreilsheim, Obermedizinalrat Gutten und... Und die Pfleger. Sprechen Sie es nur aus. Ich kenne das von Fürstenried her, wo Sie meinen Sohn Otto behandeln. 2 Söhne habe ich geboren, damit sie ein Leben in der Gesellschaft von Ehrenwärtern führen. Ich will der Kommission zuvorkommen. Ich muss es ihm selber sagen. Ich bin seine Mutter. Begleiten Sie mich, Baron. Wir fahren sofort nach Neuschwanstein. Majestät, die Kommission befindet sich schon dort. Na? Bis wir in Neuschwanstein eintreffen, hat man seiner Majestät die Proklamation des Prinzen Luitpold bereits vorgelegt. Oh mein Gott. Warum hat man mich nicht früher verständigt? Warum hat die Kommission nicht auf mich gewartet? Mein Ludwig, ob er krank ist oder nicht, aber damit richtet man ihn zugrunde. Da fahren Sie jetzt vor mit der Kutsche. Sehen Sie es, Herr Wachtmeister? Ja, das wird gleich aus sein mit dem Vorfahren. Das tat ja noch so passen. Drunten im alten Schloss fressen und saufen und herum im neuen Schloss einen König arretieren. Aber da bleibt ja noch der Schnabel sauber. Ja, das glaube ich auch. Anhalten! Hey! Halt, sag ich! Halt! Wer führt hier das Kommando? Melde Gehorsamst, Wachtmeister Heinz. Sie können uns doch nicht einfach aufhalten. Sehen Sie denn nicht, wen Sie vor sich haben? Das weiß ich ganz genau. Dann lassen Sie uns passieren. Verstanden? Wir kommen im Auftrag seiner königlichen Hochheit des Prinzen Luitpold. In seinem Namen haben wir seiner Majestät eine Proklamation zu überreichen. Befehl seiner Majestät. Nehmt der ins Schloss. Können Sie lesen? Ich glaube schon. Dann lesen Sie einmal die Unterschriften dieser Proklamation. Luitpold, Prinz von Bayern, Dr. Freier von Lutz, Dr. Feistle, Dr. von Riedel, Freier von Greisheim. Das bin ich. Was schon. Lesen Sie mal den Anfang der Proklamation. Im Namen seiner Majestät. Ja, seine Majestät, der König hat befohlen, dass ich keinen Schloss nicht. Fragen wir doch nicht lange, Herr von Greisheim. Wir gehen einfach hinein. Verstellen Sie uns nicht den Weg, Mann. Haben Sie gehört? Kein Schritt weiter. Sind Sie verrückt? Oder ich lasse feiern. Das Gewehr anzulegen. Befehl seiner Majestät. Sie werden sich umschauen, welche Folgen das für Sie hat. Ihre Stellung werden Sie verlieren. Ich muss den Befehl seiner Majestät ausführen. Keiner darf ins Schloss. Herr Wachtmeister! Ja? Herr Wachtmeister, Befehl vom König. Was für ein Befehl? Die Kommission ist auf der Stelle zu verhaften. Verhaften? Die Kommission darf das Schloss nimmer verlassen. Was? Ja, da hört sie selber, meine Herren Exzellenzen. Es tut mir leid, die Herren sind verhaftet. Das ist ja wirklich grotesk. Wer gibt Ihnen eigentlich das Recht dazu? Befehl seiner Majestät des Königs. Die ganze Kommission wird verhaftet. Hören Sie mal, Wachtmeister. Der Kommission gehören Minister an, Reichsräte, Professoren. Ja, das ist doch uns ganz gleich. Ja, jeder wird verhaftet. Bei einer fange ich an, bei den anderen tue ich weiter. Wenn es sein muss, meine Herren. Das ist ja nicht zu glauben. Und wo gedenken Sie uns unterzubringen, Herr Wachtmeister? Im Schloss. Die Herren wollten ja partout rein. Und jetzt kommen sie rein. Natürlich unter Bewachung, dass nichts passiert. Denn es kann schon sein, dass dem einen oder dem anderen die Hand juckert. Na, danke schön. Und wie lange soll das ganze Theater dauern? Solang's seine Majestät will. Was für eine Farce. Das ist ja nicht zum Ausdenken, meine Herren. Der Herr Minister braucht's ja nichts, Denker. Gendarm! Jawohl, Herr Wachtmeister. Abführen. Also, vorwärts, meine Herren. Bitte, geht's zu, geht's zu. So, da waren wir jetzt. Jetzt haben wir's, Exzellenzen. Lassen Sie uns endlich allein. Ja, ja, ich gehe ja schon. So, da sitzen wir nun in der Falle. Einfach blamabel. Ja, das kann man wohl sagen. Aber schuld sind wir selber. Den Bauernlackeln von Hohenschwangau imponiert man weder mit der Gala-Uniform noch mit dem Staatssiegel. Ein Halbzug Infanterie hätte uns die Arrestzelle erspart. Sicher. Der König tobt in seinen Gemächern wie der Kaiser Nero in Rom, sagen die Gendarmen. War ja zu erwarten. Er unterzeichnet einen Befehl nach dem anderen, dass wir aufs Blut auszupeitschen sind, zu blenden, zu schinden und in das Burgverlies zu werfen, bis wir verhungern und im eigenen Dreck verkommen. Unseren biederen Kerkermeistern gehen nun selbst die Augen auf. Aber denen da unten im Burghof noch lange nicht. Sehen Sie sich nur die Leute an. Lauter Jäger, Holzer und Bauern sind da zusammengekommen. Graubärtige und Milchgesichter. Die drohen uns mit den Fäusten, als wären wir die gemeinsten Verbrecher. Ich mache einmal das Fenster auf. Da können Sie was hören. Ja, diese Leute sind unberechenbar. Im Grunde treuherzig und zutraulich, aber sie lassen sich schnell hinreißen. Und wenn sie getrunken haben, sind sie zu jeder Gewalttat fähig. Der König hat ihnen Freibier gestiftet. Und? Träte er jetzt unter sie und forderte er sie auf, uns zu erschlagen. Sie täten es, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, es ist eine verteufelte Situation, in der wir uns befinden. Ja, wie in der Französischen Revolution komme ich mir vor. Nur stecken die Sans-Culotten diesmal in der Lederhose. Aber wir könnten doch dem Wachtmeister Heinz Geld für unsere Freilassung anbieten. Dieser Wachtmeister hat uns auf Befehl des Königs das Gewehr auf die Brust gesetzt. Ja, das wird ihn nicht hindern, unser Geld zu nehmen. Erkundigen wir uns mal, wie hoch wir von der Polizei taxiert werden. Wachtmeister! Ja, ich komme gleich. Was möchten der Herr Minister? Sie hören ja, den Wachtmeister. Der Herr Wachtmeister schreibt gerade seinen Rapport. Kommen der Herr Minister bitte mit. Na schön. Milde Gehorsamst, Herr Wachtmeister. Der Herr Minister haben den Herrn Wachtmeister verlangt. Steh zu Diensten. Der Herr Minister wünschen. Ja, stünden Sie mir nur wirklich zu Diensten. Heute Morgen habe ich wenig davon gemerkt. Tut mir leid, Exzellenz. Befehl ist Befehl. Herr Wachtmeister, wir wollen vernünftig miteinander reden. Sie haben doch Familie, nicht? Ja, gar keine, Exzellenz. Drei Buben und zwei Dirndln. Und Ihr Einkommen ist nicht sehr hoch. Na ja, wie halt bei einem jeden Gendarmeriewachtmeister. Ich gebe Ihnen eine Chance. Sie können die finanzielle Lage Ihrer Familie bessern. So? Ich stelle Ihnen einen Schuldschein auf 1000 Mark aus. Sobald Sie mich freilassen, wird der Schuldschein eingelöst. Na, das ist ja Bestechung. Was heißt Bestechung? Ich will mich nur dankbar erweisen. Nein, nein, Exzellenz. Das geht nicht. Ich bin seiner Majestät gehorsam schuldig. Mhm. Sie wollen mir also die Augen ausstechen? Sie wollen mir die Haut vom lebendigen Leib abziehen? Ja, das weiß doch jeder normale Mensch, dass man sowas nicht tut. Jeder normale Mensch. Also Exzellenz, bringen wir ja noch ganz durcheinander. Ich biete Ihnen 2000 Mark. Exzellenz, ich kann nicht. Ist Ihnen ein Dienststrafverfahren lieber? Oder Anklage wegen Hochverrats? Also wenn es sein muss, ja. Herr Wachtmeister, jetzt kommt der Bezirksamtmann vom Füßen auch noch. Na, da soll er nur kämen. Lassen Sie ihn rein. Ja. Gott sei Dank. Ein Deus ex machina. Wie haben Sie gemeint, Exzellenz? Das werden Sie gleich erfahren. Exzellenz, ich beehre mich mitzuteilen, Soeben ist mir die Proklamation seiner königlichen Hoheit des Prinzen Leopold auf telegrafischem Weg zugegangen. Na, endlich. Die Herren Exzellenzen, welche die Gendarmerie laut Befehl seiner Majestät verhaftet hat, sind natürlich frei. Gott sei Dank. Haben Sie es gehört, Wachmeister? Ja. Auf meine Verantwortung hin können die Herren das Schloss ungehindert verlassen. Ja. Ja, was starren Sie mich denn so an, Wachmeister? Ja, seine Majestät... befiehlt Ihnen nicht mehr, sondern seine königliche Hoheit Prinz Leopold. Jawohl, Herr Bezirkshauptmann. Jawohl. Am liebsten hätte er sogar jetzt noch widersprochen. Exzellenz, müssen das verstehen. Bis zum heutigen Tag hat er nichts anderes gekannt, als dass ihm seine Majestät befahl. Und darum heute Morgen der unliebsame Zwischenfall. Für den auch Sie verantwortlich sind, Herr Bezirksamtmann. Sie als direkter Vorgesetzter der hiesigen Gendarmerie hätten es gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Exzellenz, es geschah auf Befehl seiner Majestät. Ach, wie oft soll ich diesen Unsinn noch hören? Sagen Sie mir lieber, was sich seit unserer Gefangennahme zugetragen hat. Das wichtigste Ereignis war die Ankunft des Flügeladjutanten seiner Majestät, des Grafen Dürkheim. Gerade vorher. Aha. Da will einer noch einmal das Steuer herumwerfen und dem abgesetzten Monarchen den Rücken stärken. Ich wünsche dem Grafen viel Glück dazu. Nur fürchte ich, er kommt zu spät. Herr Minister, darf ich bitten? Ach, Dürkheim, die Musik ist mein größter Trost im Unglück. Jetzt, da mich alles im Stich lässt. Eure Majestät sind nicht ohne Freunde. Ich weiß. Sie sind mir treu geblieben. Auch einige meiner Diener. Aber ich habe den ganzen Hof gegen mich. Den Adel, die Regierung. Eure Majestät haben noch viele und mächtige Freunde. Ich erinnere nur an Reichskanzler Bismarck. Man müsste seine Hilfe anrufen. Eure Majestät sollten sich auch an General Mack wenden und den Einsatz des Jägerbataillons von Kempten befehlen. Einsatz? Das Jägerbataillon wird Hohenschwangau besetzen und verteidigen. Also wird Blut fließen. Wenn es die Regierung darauf ankommen lässt? Ja. Sie wird es darauf ankommen lassen. Genau so, wie sie mir einen Irrenhauswagen schickte. Wenn aber die Jäger Eure Majestät schützen... Auf keinen Fall, Dürkheim. Ich will nicht, dass Bayern gegen Bayern kämpfen. Dann bleibt noch ein anderer Ausweg. Wie mir Osterholzer erzählt hat, sind die Jäger und Holzhacker von Hohenschwangau bereit, Eure Majestät über den Kitzbergpfad nach Tirol zu führen. Ein Souverän verlässt sein Land nicht. Eure Majestät könnten sofort zurückkehren, wenn die Gefahr vorüber ist. Und wann ist die Gefahr vorüber? Ich weiß es nicht, Majestät. Aber ich kann nicht glauben, dass unser bayerisches Volk untätig zuschauen wird, wenn man die geheiligte Person Eurer Majestät angreift. Majestät, das ganze Volk wird aufstehen wie ein Mann. Eure Majestät bräuchten sich nur an die Spitze zu stellen, sich zu zeigen. Alles wird jubeln, so wie damals, als Eure Majestät den Thron bestiegen. Wie damals? Nein, Dürkheim. Sie täuschen sich. Das ist vorbei. Ich habe nicht mehr die Kraft, das zu tun, was Sie von mir erwarten. In den letzten Tagen bin ich um Jahrzehnte gealtert. Mit dem König ist kein Staat zu machen, Dürkheim. Aber schon eine Proklamation würde genügen. Eine Proklamation an das Volk. Meinetwegen entwerfen Sie die Proklamation, wenn Sie von ihrer Wirkung überzeugt sind. Aber wer soll die Proklamation verbreiten? Sie wird verbreitet werden, Majestät. Und wenn ich sie selber hinaustragen müsste in die Gaue, und sie an jeder Kirchenmauer anschlagen müsste. Dürkheim, ich habe Sie immer geschätzt. Aber jetzt nenne ich Sie meinen Freund. Meinen besten Freund. Oh, Majestät. Sie dürfen mich nicht verlassen. Sie müssen bei mir bleiben. Das wäre mein sehnlichster Wunsch. Kammerdiener Meier gibt sich die Ehre. Was will denn der Kerl? Sagen Sie ihm, er soll uns nicht stören. Was gibt's denn, Meier? Ein Telegramm aus München. Eure Majestät... Haben Sie es ihm nicht gesagt? Ja, Eure Majestät, aber es war seine Pflicht, anzuklopfen. Ein Telegramm von Prinzen Luitpold. Es bleibt beim Befehl des Kriegsministeriums. Ach. Zweimal befahl der Kriegsminister meine Rückkehr nach München. Darum wendete ich mich an Prinz Luitpold selbst. Das heißt also? Ich bleibe bei Eurer Majestät. Sie wollen dem Kriegsminister den Gehorsam verweigern? Ich leiste Eurer Majestät Gehorsam. Das kann schiefgehen, Dürkheim. Majestät! Machen wir uns doch nichts vor, Dürkheim. Um meine Sache steht es schlecht. Schon einmal wollte man mich gefangen abführen, man wird wiederkommen. Und dann? Ich will nicht, dass meine Freunde für ihre Treue bestraft werden. Sie reiten nach München zurück. Ich verlasse Eure Majestät nicht. Und wenn ich es Ihnen befehle... Aber jetzt, in diesem Augenblick, kann ich Majestät nicht verlassen. Kein Widerspruch, Dürkheim. Ihr Souverän befiehlt, dass Sie sich keiner Insubordination gegen den Kriegsminister schuldig machen. Ich opfere mein Leben für Eure Majestät. Aber es muss doch einen Sinn haben, Dürkheim. Sehen Sie nicht, dass man mir schon die Krone vom Haupt gerissen hat? Gehen Sie, Dürkheim. Beweisen Sie durch Ihren Gehorsam, dass wenigstens Sie noch meinen Willen respektieren. Majestät! Gehen Sie! Gehen Sie! Ich will allein sein. Ja. Brrr. Osterholzer? Herr Graf? Ist das Pferd parat? Jawohl, Herr Graf. Ich muss nach München zurück. Hörst du, Osterholzer? Ja, um Gottes Willen. Ja, aber es ist noch nicht alles verloren. Aber wenn uns der Herr Graf verlassen, dann... Befehl des Kriegsministeriums. Und Befehl des Königs. Ja, wie soll es denn dann weitergehen? Du bleibst beim König, bis man ihn abholt. Jawohl. In Berg will man ihn hinter Schloss und Riegel setzen. Aber wir pfuschen ihn ins Handwerk. Pass gut auf, Osterholzer. Du bleibst in Hohenschwangau so lang wie der König. Und dann? Gehst du nach Possenhofen. Dort verbringt Kaiserin Elisabeth ihren Sommerurlaub. In Possenhofen wirst du Näheres erfahren. Ich reite jetzt nach Berg zum Rossbaron. Der hat die schnellsten Pferde weit und breit und die brauchen wir. Aber der Herr Graf, was geschieht mit dem Herrn Grafen in München? Darauf kommt es jetzt nicht an. Haltet dem König die Treue und ihr werdet ihn retten. Ich bleib beim König, Herr Graf. Ich folge ihm ganz gleich, wo sie ihn hinbringen. Der Herr Graf kann sich auf mich verlassen. Es ist gut, Osterholzer. Leb wohl. Das ist ja unglaublich, Graf Dürkheim. Ja, es stimmt, Baron. Ich bin nach München zurückbeordert. Und der König? Wie steht's mit ihm? Schlecht. Seine Gegner haben ihr Ziel erreicht. Man wird ihn absetzen. Ich komme von Possenhofen, von der Kaiserin Elisabeth. Ja? Auf Sie, mein lieber Baron, wartet eine wichtige Aufgabe, genauer gesagt, auf Ihre Pferde. Gut, ich lasse auf der Stelle einspannen. Ich hole den König in Neuschwanstein ab. Dafür ist es zu spät. Ich rechne mit Bestimmtheit, dass noch in dieser Nacht ein starkes, regierungstreues Gendarmerieaufgebot die braven Gendarmen von Neuschwanstein ablöst. Dann weiß ich nicht, was ich noch tun könnte. Sie müssen abwarten, bis der König in Berg eintrifft. Dann ist es bestimmt zu spät. Ich glaube nicht. Wenn man den Park und die Wege um das Schloss auch noch so absichert, die Seeseite liegt frei. Ja? Und von der Seeseite her kann der König befreit werden. Sein Leibkutscher Osterholzer wird Sie dabei unterstützen. Vergessen Sie nicht, der König ist ein guter Schwimmer. Ja, ich weiß. Ja, und Sie haben schnelle Pferde. Ich verstehe. Aber wohin dann? Zur österreichischen Grenze. Die Kaiserin hat dafür gesorgt, dass es keine Schwierigkeiten gibt beim Grenzübergang. Grenzposten ohne Neuigkeit, Herr Kommandant. Ich weiß aber eine Neuigkeit. Drüben in Bayern haben sie einen König abgesetzt. Aber Bayern ist nicht die ganze Welt. Es hört ein paar Meter vor uns auf. Und das wird ein Glück sein für den König von Bayern. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Es kann nämlich sein, dass der König von Bayern nach Österreich flüchtet. Darum hast du jetzt aufpassen. Augen und Ohren offen halten. Wann der König die Grenze passiert, Augen zumachen und passieren lassen. Ohne Kontrolle. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Wann der König verfolgt wird von Polizei oder Militär, die Augen wieder aufmachen und Schranken zumachen. Und wenn die anderen Gewalt anwenden, schießen. Scharf. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Ich weiß nur mehr. Befehl kommt von der Kaiserin Elisabeth, die geboren ist als bayerische Prinzessin. Und die lässt ihren Vettern nicht im Stich. Und wenn sie auch einen Weiberrock anhat, ist sie mehr Mann als alle Mander in Bayern. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Da können die Herren Minister in München regieren und interregieren und proklamieren, was wollen. Es hilft ihnen nichts. Wir sind jetzt wichtiger als die Minister. Leider um die wohlverdiente Ruhe bringen, Herr Ministerpräsident, aber wir sind soeben von unserer Neuschwansteiner Expedition zurückgekehrt. Der Weg vom Bahnhof hierher war ein einziges Spießrutenlaufen. Da haben Sie einen Vorgeschmack, wie sich das missglückte Experiment von Neuschwanstein auswirkt. Der König hat in dieser Nacht eine Gegenproklamation erlassen und das bayerische Volk aufgefordert, sich hinter ihn zu stellen. Natürlich stammt der Text nicht von ihm, sondern von dem verdammten Dürkheim. Es ist an der Zeit, dem Herrn das Handwerk zu legen. Ja, aber wie? Der Kriegsminister hat seine Rückkehr nach München befohlen. Und? Kommt er? Er kommt. Wenn er einpassiert, wird er verhaftet und wegen Hochverrat vor Gericht gestellt. Aber unterdessen regieren in Neuschwanstein die rebellischen Gendarmen. Die sind bereits abgelöst durch starke Kräfte der Gendarmeriekompanie in München und Schwabenneuburg. Das nächste Mal richten sich die Gewehrläufer gegen alle Störenfriede der Ordnung. Auch gegen seine Majestät den König, wenn er Widerstand leistet. Und das Volk? Das Volk. Das Volk wird uns noch Recht geben. Als nächstes unterbreite ich den Abgeordneten der Kammer das gesamte Material, das den Ehrenärzten zur Verfügung stand. Alle Welt soll ihn kennenlernen, diesen Phantasten, der an Halluzinationen leidet. Der auf die Gant kommt wie ein skrupelloser Verschwender. Wir können doch nicht warten, bis die Gerichtsvollzieher den König pfänden. Lieber ein abgesetzter als ein gepfändeter König. Und wird unser Ministerium die Absetzung überleben? Ich zweifle nicht daran. Beweist man Stärke, flößt man Vertrauen ein. Dem Kempnerjägerbataillon, das der König für seine Zwecke einsetzen wollte, hat der Kriegsminister Gegenbefehl erteilt. Wenn Unruhen ausbrechen, erklären wir den Ausnahmezustand. Und wenn der König flieht, bevor er guten nach Neuschwanstein zurückkehrt? Ausgeschlossen. Die Gendarmerie bewacht ihn. Dieser wahnwitzig treue Osterholzer hat uns schon einmal einen Streich gespielt. Ich gebe telegrafisch Order, Osterholzer zu verhaften. Die Nürnberger hängen keinen. Sie hätten ihn denn zuvor. Darum ist mir nicht Angst. Den kleinen Fisch wird die Staatsexekutive bald geangelt haben. Und auch den großen Vogel fangen sie bald ein. Drüben, im Kriegsministerium. Hoffentlich, Herr Ministerpräsident, hoffentlich. Ihren Degen, Graf Dürkheim. Wer gibt Ihnen das Recht, Herr Oberleutnant? Ich habe Sie wegen Hochverrats zu verhaften. Order des Kriegsministers. Und was bezeichnen Sie als Hochverrat? dass ich seiner Majestät treu gedient habe? Aber es ist wohl sinnlos, darüber zu reden. Jetzt ist ein Sündenbock notwendig, um ihm die Sünden des Hofes aufzuladen. Gut, meinetwegen. Na, nehmen Sie meinen Degen, Herr Oberleutnant. Ich habe nicht vor, damit die Staatssicherheit zu gefährden. Das Leben des neuen Regenten oder des Ministerpräsidenten oder Ihres Chefs zu bedrohen. Wenn Sie wüssten, Herr Oberstleutnant, wie schwer mich meine Pflicht ankommt. Mhm. Aber laut Gutachten der Ärzte hat sich das Befinden seiner Majestät so verschlechtert, dass die Regierung unpopuläre Entscheidungen treffen musste. Bemühen Sie sich nicht um eine Erklärung, die doch nicht stimmt. Ich habe die Ehre gehabt, seiner Majestät noch vor einigen Stunden Gesellschaft zu leisten. Der angebliche Geisteskranke denkt klarer und logischer als der Herr Ministerpräsident, der seine Karriere damit gemacht hat, dass er den Souverän jahrelang hofierte und ihm jeden Wunsch von den Augen ablas. Und weil sich der König die Wünsche erfüllen ließ, wäre jetzt vom Thron gestoßen. Graf Dürckheim. Das Volk liebte seine Majestät abgöttisch, aber der König floh das Volk. Das Volk liebt seinen König immer noch. Bedenken Sie doch, Graf. Seine Majestät regierte am liebsten wie ein Märchenkönig. Das ist kein Grund, ihn wie einen gemeingefährlichen Verbrecher hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ebenso könnte man ihm die Möglichkeit geben zu einem Dasein, wie er es sich wünscht. Auf einem Felsenschloss, auf einem entlegenen Eiland, wo er alle königlichen Ehren und noch mehr die königliche Freiheit genießt. Wenn dann an seiner Stelle Prinz Luitpold die Bürde der Regierungsgeschäfte auf sich nimmt und ihn über den Gang der Ereignisse auf dem Laufenden hält, bedarf es keiner Irrenwärter zu seiner Pflege. Ich bewundere Sie, Graf. Aber in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, dass die Treue den König retten wird. Die Herrschaft der Könige gründet sich auf die Treue ihrer Untertanen. Zerbricht man diese Treue böswillig, dann zerbricht man auch das Königtum. Graf Dürckheim, darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Bitte. Weber? Glaubst du an die Unsterblichkeit? Ich schon, Majestät. Ich glaube auch daran. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wir leben nach dem Tod weiter, das ist gewiss. Und das ist gut so. Sonst müsste ich verzweifeln. Von der höchsten Stufe des Lebens hinabgeschleudert zu werden in ein Nichts, das wäre ein verlorenes Leben. Das ertrüge ich nicht. Dass man mir die Krone nimmt, könnte ich verschmerzen. Aber dass man mich für irrsinnig erklärt, das überlebe ich nicht. Ein König in der Zwangsjacke. Ist das nicht zum Lachen? Warum lachst du nicht, Weber? Das ist doch zum Lachen. Oder nicht? Schenk mir Cognac ein. Ich will Cognac. Jawohl, Majestät. Ach, das Leben ist traurig. Schau, Weber. Sogar die Rosen in der Vase lassen ihre Köpfe hängen. Kammerdiener Meier gibt sich die Ehre, Eurer Majestät den verlangten Turmschlüssel zu bringen. Den Schlüssel? So hast du ihn gefunden? Ja, Majestät. Gib ihn her. Eure Majestät könnten stürzen. Ich begleite Eure Majestät auf den Turm. Bleib da, Weber. Ich brauche dich nicht mehr. Schnell, boxen! Loslassen! Loslassen! Wer wagt es? Auf die Majestät, den König! Majestät. Guten, warum hält man mich hier fest? Was soll der Unfug? Befehlen Sie, dass man mich loslässt! Majestät. Also, Sie haben das angezettelt. Loslassen! Majestät, das ist die traurigste Aufgabe meines Lebens. Majestät, sind von 4 Ärzten begutachtet worden. Was soll das alles? Wie können Sie mich für geisteskrank erklären? Sie haben mich ja gar nicht untersucht. Das war nicht notwendig, Majestät. Das Aktenmaterial genügte. Aha, ich verstehe. Wie lange soll die Kur dauern? Ein Jahr ist die kürzeste Frist. Es wird noch rascher gehen. Man kann es ja so machen wie mit dem Sultan. Geben Sie mir doch die seidene Schnur. Ich weiß dann, was ich zu tun habe. Majestät, darauf zu antworten, verbietet mir die Ehre. Sie haben keine Ehre, Herr Professor. Sie haben kein Gewissen. Sonst geben Sie sich nicht her zu dem Anschlag auf Ihren König. Würde ich das tun, wäre ich ein schlechter Arzt. Ich will Eure Majestät in keiner Weise bedrohen, nur heilen. Darum begleite ich Eure Majestät nach Berg. Eure Majestät braucht nur mehr einzusteigen. Der Wagen Eurer Majestät ist vorgefahren. Weg von der Straße, Leute. Das Dorf Berg ist zum Sperrgebiet erklärt. Jetzt noch ein Gebet leiten darf sie keiner mehr auf der Straße blicken lassen. Also schaut, dass weiterkommt, ja? Jetzt kommt der Leibefinger drauf. Hey! Aufmachen! Ja, was Polizei! Was pressiert's denn so? Was ist denn, Herr Gendarm? Was wollen Sie denn? Haben wir was angestellt? Also, damit Sie einen auskennen, Herr Leibelfinger, Sie und Ihre ganze Familie, gebe ich Ihnen bekannt, es ist verboten, nach Einbruch der Dunkelheit die Straße zu betreten, Besuche zu machen oder sich in Wirtshäusern aufzuhalten. Das wäre ja noch schöner. Bei Tag darf Sie nicht mehr in der Nähe von den Schlossmauern oder am Parkzaun blicken lassen. Das ist strengstens untersagt. Verstanden? Versteh du es zwar nicht, aber wir werden uns danach richten. Dann ist ja gut. Ich wünsche noch schöne Pfingstfeiertag. Komm, geht's weiter, ja. Gehen wir wieder rein. Ja, schöne Pfingstfeiertag wünscht der, wo schnell ringt. Und der König eingesperrt ist wie ein Raubmörder. Weit haben wir's gebracht in Bayern. Warum lasst man's uns gefallen? Wie man alle zusammensteht dann, im Berg und Leoni und auf Kirche und holt den König mit Gewalt aus dem Schloss, dann kommt die anderen nämlich überhaupt nichts machen. Bist halt noch ein junger Bursch, alles. Du hast noch keine Kugelpfeife hören wie ich. Auch noch 66 und 70. Da darfst du gleich anders reden. Die anderen haben Gewehr und wir haben keine. Das ist ein großer Unterschied. Aber morgen in der Früh ist Miss. Da kommt der König wie er bei. Wenn man dann in die Mitte nehmen, hilft einer das ganze Neuschießen nichts. Den lassen sie morgen nicht in die Miss. Das sagte ich heute schon. Was? Nicht einmal im Mess? Okay, das werden sie sich doch nicht trauen. Nachher exkommuniziert's der Pfarrer. Der Pfarrer? Mei, was will unser Pfarrer gegen die ganze Regierung? Der Pfarrer wird sein Mai halten wie wir alle. Was ist denn da los? Das Viech bleibt. Da wird doch niemand im Stall drin sein. Ja, das war ja nur das Schöne. Visitieren sie jetzt den Stall auch schon, die verflixten Gendarmen. Warte mal, wegen schauen aus. Ja, schau mal. Ist da wer? Psst, sei stark. Ja, mein lieber Gott. Osterholzer, was tust denn du da? Jetzt sind sie weg. Gott sei Dank. Dass du dich auskennst, Leibelfinger. Ich darf mich nicht mehr sehen lassen im Berg. Was? Weil er Haftbefehl gegen mich erlassen ist. Ja, geh weiter. Was hast du was angestellt? Wie halt zum König das ist. Hinter die Garten und Schupfen schleiche ich mich durchs Dorf wie ein Tier. Aber bei einem Haus war ich noch direkt in den Tank gelaufen. Ja, so da bin ich schnell in einen Stall eingesprungen. Also wenn es jetzt wieder ist, geh ich wieder. Jetzt wegen mir brauchst du nicht gehen. Bleibst du da im Berg. Bis morgen in der Früh. Dann übernachtest du bei uns. Aber der Haftbefehl? Na, der Haftbefehl, da weiß ich nichts davon. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Du, Osterholzer. Hm? Wir geben das weiter. Bleibt das so mit dem König? Ich hoffe nicht. Aber frag mich nicht mehr, Leibelfinger. Ist mir lieber. Hey, Vater! Ja, was ist denn? Ah, der Osterholzer. Das ist nicht der Osterholzer. Verstehst? Das andere. Ach so. Ja, ja. Ja, freilich. Ich wollte nur sagen, Vater, ich geh nur ein bisschen fort. Was? Jetzt im Ring? Im Wirtshaus rennen sie nicht. Aber vergiss mir das Heimgehen nicht, gell? Hast du schon gehört, wann Polizeistunde ist, wenn es finster wird? Das gilt für dich und für Fromi auch. Ja, ja. Wer ist denn Froni? Ja, keiner im vom Wirt. Ist ein ganz sauberes Ding, aber schon noch ein bisschen zu jung zum Heiraten. Lieb, wart nicht bis zum Heiraten. Ja, ja, ich weiß schon. Aber sag einmal, Osterholzer, was meinst denn du? Kommt der König morgen im Mess oder nicht? Ich darf halt hingehen. Na, siehst du das schon? Siehst du das, Froni? Der Platz vom König ist leer. Er darf nicht in die Kirche gehen. Das haben die Gendarmen schon gestern in der Wirtschaft gesagt. So eine gotteslästerliche Schande. Kein Mensch vom Schloss ist da. Doch, da kam der Werner Meier. Ganz hinten steht er beim Eingang. Ja, wirklich. Na, bete wenigstens einer von denen. Du, Froni, ich muss dir vielleicht noch was sagen. Der Alois ist für gestern Nacht arg spät heimgekommen. Der Vater hat geschimpft. Sei doch du die Gescheitere. Er konnte ja verhaftet werden, wo die Polizei die ganze Nacht im Dorf rumläuft. Ja, ich sag's ihm schon, Leibelfingerin. Ich kann's gar nicht glauben, dass er nicht kommt, der König. Das wird ihm selber arg sein. In die Kirche ist er ja weit gern gegangen. Sogar die Zuchthäusler dürfen in die Kirche gehen. Bloß unser König nicht. Wenn das der Himmel nicht straft. Da schau ich hin, Leibelfingerin. Oh, was denn nachher? Jetzt ist er verschwunden aus der Kirche, der Meier. Ganz stark hat er sich verzogen, dass sie auch keiner merkt. Der Schlürfe, der Windige. Bist du also da gekommen, Meier? Der Riedl, der Fischer, hat mir deinen Zettel gegeben. Du hast mich in der Hand. Du kannst der Polizei sagen, dass ich da bin. Ich hab da nichts gegen die. Dann sag mir, wie es dem König geht. Schlecht. Er hat kein bisschen Freiheit mehr. Das haben sie ja verschiedene Leute nicht anders wollen. Ja, wir hätten das gedacht. Ich weiß vom Lidl, dass du auch nicht einverstanden bist damit. Drum habe ich dir geschrieben. Jetzt pass auf, Meier. Du bist der Einzige, der helfen kann. Du kommst zum König. Sag ihm, dass nicht alles verloren ist. Gut. Aber du, mach diesmal kein Judas. Es geht schlecht aus für dich. Traust mir nicht. Schwör auf deine Seligkeit. Ich schwör. Dass du nichts sagst, am Guten und wie es sonst heißen. Kein Wort. Also, heute auf die Nacht zwischen 6 und 7 steht der Wagen am südlichen Parktor und wartet auf den König. Mhm. Er soll es so einrichten, dass er dort ist um die Zeit. Ja. Er braucht ja nur ein paar Meter rumschwimmen um den Gadern, dann stehen wir parat. Je weniger Leute bei ihm sind, desto besser ist, sagst du ihm. Ich richt's aus. Und kommst heute Nachmittag nochmal her aufs Holz, dass wir wissen, wie wir dran sind. Wenn's mich auslassen. Der König soll dir nach Minga schicken, da gibt's schon eine Ausrede. Du tust das auch nicht umsonst, gell? Die Kaiserin drin in Bossenhofen, die knausert nicht. Dein ganzes Leben brauchst nichts mehr arbeiten. Wer kommt denn dann mit dem Wagen? Du kennst ihn schon, den mit den schnellen Rosen. Ah, der Rossbaron. Ja. Und auf die fällt gar kein Verdacht. Du bist da schon halb in Minga drin, wenn's passiert. Aber wenn was aufkommt? Es kommt nichts auf. So und so nicht. Denk dran, die Kaiserin hat viel Geld und viel Macht. Gegen die kommt der Obermedizinalrat von Gutten nicht auf. Mitsamt seiner Gescheitheit. Also gut, ich tue es so, wie du gesagt hast. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist die Nachbarschaft der österreichischen Kaiserin am anderen Ufer. Ihr könnt in den Sinn kommen, uns Schwierigkeiten zu bereiten. Was meinen Sie, Müller? Die Kaiserin wird wieder abreisen, Herr Obermedizinalrat. In ein paar Wochen ist ihr Ferienaufenthalt herum. So, eine exaltierte Person, diese Frau. ihrem königlichen Vetter Ludwig nicht unähnlich. Die beiden sollen sich doch jedes Jahr zu einer festgesetzten Stunde auf der Roseninsel getroffen haben. Und wenn einer von beiden verhindert war, hinterließ er dem anderen einen Brief im Schreibtisch, zu dem jeder einen Schlüssel hatte. Ach. Ja, sie nennen sich in ihren Briefen Taube und Adler. Majestätische Extravaganz. Ich bin dabei, unseren Patienten die Extravaganzen abzugewöhnen. Zwar mit Erfolg. Wir haben vorhin einen Spaziergang am See gemacht, bei dem er sich von mir wie ein Kind zureden ließ. Tatsächlich? Und heute am zweiten Behandlungstag hat sich der König schon ausgezeichnet in seine Lage gefügt. Ich werde am Abend wieder mit ihm spazieren gehen. Und zwar ganz allein, ohne Pfleger. Das ist nämlich das Einzige, was er an der letzten Promenade zu beanstanden hatte, dass uns Pfleger Hack in einem Abstand von 400 Metern folgte. Ich würde es aber nicht wagen, allein mit ihm zu gehen. Ah, nein. Sie sind ein Schwarzseher. Ich weiß nicht, der König liebt eine Redensart, die mich stutzig macht. Ja? Ja, möchte er jemand täuschen, sagt er gerne, den wollen wir einseifen. Na, also gut, dann soll er mich einseifen. Barbieren lasse ich mich noch lange nicht von ihm. Herein. Kammerdiener Meier gibt sich die Ehre, Herrn Dr. Müller mitzuteilen, dass seine Majestät zur Audienz bereit sind. Audienz? Aber ich habe doch um gar keine Audienz nachgesucht. Ministerkönig wünscht, gehen Sie hin, aber in Frack und Handschuhen. Sie wissen, er hält auf Etikett. Ja, dann kleide ich mich also um. Na, Meier, was gibt's noch? Seine Majestät wünschen außerdem, dass ich nach München fahre. Was, nach München? Ja, seine Majestät brauchen Bruchbinden von einem Spezialgeschäft. Seine Majestät haben sich einmal bei einem Ritt einen Bruch zuzogen. Ja. Na schön, dann melden Sie sich deswegen bei dem Kammerherrn des Königs, Freiherrn von Washington. Nur er kann eine solche Absenz genehmigen. Aber sagen Sie ihm, dass ich nichts dagegen habe. Jawohl, Herr Obermedizinalrat. Ja, was süß denn? Tanzt keiner von den Buben? Nein, wir mögen nicht. Ist gesehen, ist lächerlich. Ja, dann tanzt halt du, Latz. Ja. Gibt's dir Jungen ein Beispiel? Geh. Okay. Wer tanzt schon mit einem alten Krauterer? Der Kenner im Pfone ganz gewiss nicht. Die hat ihren Alois. Ja, und der Alois hat nur ein bisschen einen Charakter. Wer soll denn tanzen, wenn der König eingesperrt ist drunter im Schloss? Und ich sag ihm, Mann, es dauert nur mehr ein paar Stunden. Und der König ist wieder ein freier Mann. Jetzt hast du ein bisschen viel gesagt, Nass. So? Und warum läuft dann der Leibkutscher vom König in der Gegend rum? Der Kutscher ist doch zum Fahren da. Hast du den Kutscher gesehen? Gestern Nachmittag ist er vom Possenhofen rübergerudert und in Seeleiten hat er angelegt. Übrigens bin ich feinde im Osterholzer heute noch mal begegnet. Ja, von einem Bergerhaus ist er in aller Früh rausgekommen. Was? Ja, ich könnte schon sagen, aus welchem. Aber wenn der Wirt Angst hat... Nicht? Jetzt reden wir von was anderem. Ja klar, jetzt bleiben wir da. Eins interessiert mich noch. Alois, ja? Wann war er denn zum letzten Mal bei Ing? Was? Was weiß ich? Oh mein, das ist schon lang her. Ja, wie er halt das letzte Mal seine Rose geschlagen hat lassen, ich glaube, war ein Vierteljahr alles gewesen. Ah. So lang? Ja. Vor einem Vierteljahr? Ja. Das ist freilich lang her. Aber ich sag nur eins, der Osterholzer, das ist ein gefeierter Hund. Der bindet auch mit dem Teufel, wenn es um sein Herr geht. Und kutschieren tut der wie ein Zweiteufel. Wärst mir schon Traumhapper gewesen sein, wenn ich den nicht heute in aller Frühe gesehen hätte. Grüß Gott, mein Name. Gendarm, jetzt holst du den Meinatz. Warum? Darf man doch nicht mehr reden? Wo ist denn auf einmal der Leibefinger, Alois? Jesus, da steht er schon wieder bei seiner Froni. Und ich müsste so was Wichtiges fragen. Ja, komm, Mint, halt dein Fotzen, sag ich. Warum so schweigsam, liebe Leute? Jetzt los mit Gendarm reden. Die sind gescheiter als mir. Wird die gehen? Zahlt habe ich schon bei der Froni. Schade, dass er gegangen ist. Hätte man noch so was Wichtiges sagen müssen. Ja? Was denn, Herr Nachbar? Beispielsweise, was für ein Unterschied ist zwischen einer Kur und einem Gendarm. Ja. Ja. Wissen Sie das, Herr Wachmeister? Ja. Ja. Eine komische Frage. Ja. Aber ich beantworte es auf der Stelle. Eine Kur tragt und der Gendarm fragt. Und wenn Sie es nicht glauben, dann gehen Sie zu den Narrendoktern unter ins Schloss. Die wissen alles ganz genau. Ich teile Ihren Optimismus nicht, Herr Obermedizinalrat. Bei meinem Gespräch mit dem König hatte ich den Eindruck, dass er mich aushorchen wollte. Mhm. Er fragte mich nach der Zahl der im Park postierten Gendarmen. Aha, aha. Ja, er wollte wissen, ob sie scharf geladen hätten. Natürlich haben Sie Nein gesagt. Ich habe alles getan, um ihn zu beruhigen. Aber immer wieder klang Misstrauen, Zweifel und Neugierde durch. Hm. Etwas Lauerndes war in seinem Wesen. Ich wiederhole, was ich Ihnen heute schon einmal sagte. Auf gar keinen Fall ginge ich mit ihm allein spazieren. Warum? Wovor haben Sie Angst? Der König überragt uns um mehr als Haupteslänge und verfügt über riesige Körperkräfte. Und? Was wollen Sie damit sagen? Er könnte Sie angreifen, ja, wenn Sie mit ihm allein gehen. Es kommt nicht allein auf die körperlichen Kräfte an, mein Lieber. Riesen kann man sich gefügig machen, wie kleine Kinder. Man muss sie nur beherrschen. Tja. Und seit heute Vormittag habe ich die Gewissheit, dass mir, erlauben Sie den platten Ausdruck, dass mir dieser Riese aus der Hand frisst. Ich möchte Herrn Obermedizinalrat nicht widersprechen. Aber? Wenigstens heute Abend würde ich anstelle von Herrn Obermedizinalrat auf den Spaziergang verzichten. Nein, nein. Der Park ist sehr groß und nicht zu überschauen. Noch dazu regnet es unaufhörlich. Aber was hat der Regen mit meiner ärztlichen Pflicht zu tun? Ich habe dem Patienten den Spaziergang ohne Pflegerbegleitung versprochen. Halte ich mein Versprechen nicht, büße ich schon im Anfang das Vertrauen ein. Ein Arzt muss mutig, ja kühn sein, Herr Kollege, und das Wohl des Patienten über sein eigenes stellen. Sicher, ja, aber... Jetzt entschuldigen Sie mich, es ist Zeit, 6:10 will der König seinen Spaziergang antreten. Da muss ich zur Verfügung sein. Wir kommen pünktlich. Auf meiner Uhr ist genau 6:10. Ja, ja, pünktlich sind wir. Wenn wir dem Meier glauben dürfen, macht der König jetzt seinen Spaziergang. Herr Baron, ich hab dem Meier nie getraut. Aber diesmal liegt er nicht. Ich hab's ihm angesehen, wie arg ihm das mein König ist. Ja, es müsste schon sein, dass wir uns falsch verstanden hätten. Nein, das nehme ich nicht an. Dass der König vom Schloss her zum Park durchspaziert, das ist wahrscheinlich. Das weiß ich von den Fischer. Schauen Sie nachher, warum, was der See heute für eine Farbe hat. Wieso? Also heute kommt er mir vor wie eine Mooswiesen nach dem Winter. So abgestorben. Und nur weit Wellen auf und ab hupfen, merkt man das Wasser. Das kommt unserem Plan zu gut. Durch das schlechte Wetter werden die Leute abgeschreckt. Der Regen vertreibt's. Ja, nur nicht die Gendarme. Überall sieht mir eine blanken Helm. Die Helme wären nicht gefährlich, aber die Burschen haben Gewehre. Das heißt, sie hätten es gar nicht gelohnt. Unsinn. Ein Gewehr hat man zum Schießen und nicht nur zum Herzeigen. Ja, meinen Sie, dass die wirklich... Bestimmt haben die Order, im gegebenen Fall das Feuer zu eröffnen. Aber Herr Baron, auf Ihren König? Der König. Der König ist abgesetzt und Ihr Gefangener. Und auf jeden Gefangenen wird geschossen, wenn er flieht. Und nicht nur auf ihn allein. Ja, ja. Also, zuerst muss sich der König von dem Guten befreien. Das wird ihm nicht schwerfallen. Gegen den König ist der Guten ein Zwerg. Ja, schon. Aber oben der Guten auslässt. Ja, wenn's hart auf hart geht. Haben Sie es gehört, Herr Baron? Was denn? Es hat im Wasser gepascht, als wenn ein schweres Drum reingefallen war. Ein ganzer Baum. Was du alles hörst. Ich höre nur den Regen. Nein, nein, ganz gewiss. Ich trau mir schwören. Nur Regen. Nix als Regen. Jetzt höre ich auch nichts mehr. Jetzt ist alles still. Ist das eine Warterei? Der König müsste schon längst da sein. Ja, freilich. Wenn er nicht der Guten seine Absicht geändert hat und doch die Pflege hat mitgehen lassen. Es könnte auch sein, dass der König seinen Spaziergang verschoben hat bis nach dem Essen. Er überlegt sich so blitzschnell anders. Möglich. Auf jeden Fall bleiben wir hier und warten. Herr Baron, ich bin kein Bettler. Aber wenn das gut ausgeht, dann wohl fahre ich nach Altäding, mein König zu lieb. Aber jetzt sind sie ins Tanzen gekommen, gleich. Ja, ja. Ein Bier und Wein machen halt lustig. Oder bist du nicht zufrieden, Wirt? Den Gendarmscheiche, der schafft allerweil auf Tour. Schluss machen! Herr Klostermeier, lass es sein! Polizeistund! Schluss! Schluss! Sagte der Herr Gendarm. Ich sag zum letzten Mal Schluss und damit passt er. Wer Widerstand leistet, hat die Folgen selbst zum Tragen. Herr Wachmeister, was sind das für Folgen? Geldstraf. Aha. Einsperren. Ja. Ja, ich möchte jetzt nur wissen, für was ihr ihn geführt. Ah, dass wir ihn gegen König stellen. Vielleicht haben sie ihn schon gestohlen und sie ringen ihn ganz umsonst auf, Herr Wachmeister. Also, das geht mir alles nichts an. Ich bin nur für die Wirtschaft zuständig, dass die zur macht. Ordnung muss sein. Ja. Also, ja, und was verstehen Sie unter Ordnung? Ah, dass Sie keiner mehr muckst und rührt, wenn Sie was sagen? Jawohl. Ja, dann müssen Sie auf den Friedhof gehen. Da herrscht die allergrößte Ruhe und Ordnung. Was? Ja, Wachtmeister, denken Sie an nichts. Mit dem Arztwerk keiner fertig. Ich bin schon im Zusperren. Also, Leute, geht's heim. Es ist Befehl. Ja. Allerhöchster Befehl. Also, los, weiter. Geht's weiter. Wo ist der Holzer? Ja. Hörst du es rufen? Die suchen ihn. Aber im Park können sie ihn nicht finden. Glauben der Herr Baron, dass... Dass ein Unglück passiert ist. Aber dass man keinen Laut gehört hat. Der Tod ist lautlos. Der Tod? Herr Baron, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass unser König... Fahr zu, Ostholzer, sonst sichten wir uns. Sie kommen schon mit den Fackeln. Alois, horch einmal. Horch einmal. Was ist denn? Wer fährt denn da noch in der Nacht? Das ist der König. Der? Der ist da eingesperrt im Schloss. Ja, aber der Kutscher hat ihn abgeholt. Das weiß ich gewiss. Der war ja bei uns im Haus zum Übernachten. Nein. Mhm. Wo fährt er denn hin, der König? Oh mein. Über Grenzen aus. Und noch viel weiter. In ein Land, wo er frei ist. Da kann er seine Schlösser bauen und in der Einsamkeit leben. Ja, das ist dem seine Seligkeit. Weißt du, Froni, der kommt mir grad vor, als wäre ein groß, mächtiger Schwan, wenn er rausschwimmt. Im See, ganz allein. Herein! Ein Telegramm, Herr Ministerpräsident, aus Berg. Darum wecken Sie mich mitten in der Nacht. Der Kriegsminister hat Alarmzustand für alle Kasernen angeordnet. Alarmzustand? Warum? Was soll das alles? Der König ist tot. Das ist unmöglich. Tot. Das kann nicht sein. Tot? Der König wurde im See gefunden. Nicht weit von ihm Obermedizinalrat von Gutten. Beide waren tot. Gutten hatte Würgemale am Hals. Den König scheint ein Herzschlag getroffen zu haben. Er wollte wohl hinausschwimmen in den See. Den Rock hatte er am Ufer weggeworfen. Das ist ja schrecklich. Furchtbar. Ja. Man wird natürlich sagen, ich sei schuld. Aber ich bin nicht schuld, Herr Oberleutnant. Ich bin nicht schuld. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt gegen das Volk. Unsere Pflicht erfüllen wir alle. Wie wollen Sie dem Volk das Unglück begreiflich machen? Ich werde... Was stehen Sie noch herum? Was starren Sie mich so an? Haben Sie noch etwas zu sagen? Nein, Exzellenz. Ich wünsche Exzellenz eine gute Nacht.